Am Mikrofon begrüßt Sie Ann-Kathrin Mittelstraß. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie sind dem Country nicht abgeneigt. Ich bin nämlich über die Feiertage in der Country-Blase hängen geblieben, nachdem ich dem Album von Kacey Musgraves nochmal eine Chance gegeben habe. Das war 2018 in vielen besten Listen, mir aber immer einen Ticken zu glatt. Aber am Ende hat sie mich jetzt doch noch gekriegt. Das ist Kacey Musgraves mit Oh, What a World. Don't wanna leave. Some kinds of magic, it's hard to believe. Oh, what a world. I don't wanna leave. Some kinds of magic, it's hard to believe. Northern lights in our skies. Plants that grow in. Open your mind. Die Vocoder-Parts erinnern hier eher an Daft Punk als an Country. Kacey Musgraves hat mit Golden Hour 2018 ihr drittes Album rausgebracht, das gute Chancen hat, im Februar bei den Grammys mehrfach abzuräumen. Die DNA ihrer Musik ist noch Country, aber zwischendurch finden sich warme Synthesizer und sogar Disco-Elemente, sodass das für mich auch einfach als sehr gute Popmusik durchgeht. Die gebürtige Texanerin ist ohnehin nicht gerade das typische saubere Country-Girl. Mal singt sie freimütig darüber, dass sie kifft, mal, wie hier, seziert sie trocken die immer noch geltenden Traditionen auf dem amerikanischen Land. Wenn du als Frau bis 21 keine zwei Kinder hast, wirst du wahrscheinlich einsam sterben. If you ain't got two kids by 21, you're probably gonna die alone. At least that's what tradition told you. Don't matter if you don't believe. Come Sunday morning, you best be there in the front row like you're supposed to. Same hurt in every heart. Same trailer, different park. Mama's hooked on Mary Kay. Brother's hooked on Mary Jane. Checks are always cashing to buy a little more distraction. 'Cause mama's hooked on Mary Kay, brother's hooked on Mary Jane, and daddy's hooked on Mary two doors down. Mary, Mary, quite contrary. We get bored, so we get married. And just like us, we settle. Jack burned out on booze and pills, and Mary had a little lamb. Mary just don't give a damn no more. Mary Go Round. Kacey Musgraves beschreibt das Leben hier als ein kaputtes Karussell. Man will es ganz anders machen als die Eltern, aber am Ende macht man es genauso. Heiratet früh und langweilt sich den Rest seines Lebens in der Kleinstadt zu Tode. Das Label wollte den Song 2013 zuerst nicht als Single veröffentlichen, aber Musgraves hat darauf bestanden. Nach Konzerten kamen immer wieder Fans zu ihr und sagten, das ist genau mein Leben, das du hier beschreibst. Das Leben, das sie selbst führt, scheint dagegen mit Kleinstadtmisere wenig zu tun zu haben. Für sie, die immerhin schon Ende 20 ist, gab's letzten Herbst eine Traumhochzeit in Tennessee mit ihrem ebenfalls musizierenden Gatten Rustin Kelly. Den hören wir hier im Bayern 2 Nachtmix. I'm the son of a highway daughter, born in gasoline. I trace the steps of my foolish father, dance with the devil in Galilee. It was a cold winter, ice above the water, had nails stuck between my toes. So I pried out and I buried my doubt in all the women along the road. And I went down to Dublin County where I found God. white. And I headed up north thinking I could find any work for peace of mind. Nobody sells it around here too much anymore. I woke up stone with a bag of bones laying in my bed. She was breathing fire, I was a worn out tire, trying to brush her ash outside of my head. It was an easy game, nothing in the chase, needed something just a little more cold. So I traded her in for a bag of sand. I headed on down the road and I got lost in California, where I've been waiting on the days to rain. But I was looking to find any reason to hide, but no reason ever came. And all of the lonesome sounds of the streetlight pushing strangers along their way. That town kept calling me. That town kept calling me. That town. Ein Tipp aus der Zündfunk-Neigungsgruppe Musik auf Facebook, der Sie gerne jederzeit beitreten können, um Ihre musikalischen Entdeckungen zu teilen. Son of a Highway Daughter von Rustin Kelly. In dem Song steckt das typische Country-Motiv, das immer unterwegs sein, born in gasoline, im Benzin geboren. Ob es den Effekt auf den A Cappella-Vocals gebraucht hätte, sei jetzt mal dahingestellt. Und auch wenn der Song hart am Mainstream kratzt, finde ich ihn sehr schön. Er ist von Rustin Kellys Debütalbum Dying Star, das letzten Herbst rauskam. Das Dying ist übrigens wörtlich zu nehmen. Das Album ist nach einer Drogenüberdosis entstanden. Wir hören Rustin Kelly nochmal, zusammen mit seiner Frau Casey Musgraves, wie sie Johnny Cash interpretieren. The night was cold as dawson. And on a short white day, the brave sun rose lightning high, and singing climbed its way. The lake with mist was shrouded, the grandfather east wind blew, the mist rose on tree limbs, and I rose ahead of you, and I made the morning coffee, then your feet on the stair, you said good morning to me, then I sat beside you. Said good morning. in this house. To June This Morning, ein Song vom Album Johnny Cash Forever Words. Verschiedene Künstler interpretieren hier Texte und Gedichte, die der Sohn John Carter Cash aus dem Nachlass seines Vaters zusammengetragen hat. Neben Willie Nelson, Alison Krauss und Chris Cornell ist auch das hier gehörte Traumpaar der neuen Country-Szene dabei, Rustin Kelly und Casey Musgraves. Auch sie wurden natürlich schwer beeinflusst vom Man in Black. Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Wer sich schon immer gefragt hat, warum Johnny Cash der Man in Black genannt wird, hier erklärt er es selbst. Er hat grundsätzlich nur schwarz getragen als Ehrerweisung an die Unterdrückten, die sozial Benachteiligten, die Underdogs. Und wahrscheinlich auch, weil es modisch einfach wenig Arbeit gemacht hat. Sie hören den Bayern 2 Nachtmix, heute mit einem Ausflug in die alte und neue Country-Ecke. Und weil ich Sie als Chartsmusik verachtende Hörerinnen und Hörer nicht verschrecken möchte, hier schon mal eine kleine Warnung. Wir werden uns gleich an Miley Cyrus ranwagen. Aber vertrauen Sie mir, es wird gut. Vorher hören wir noch Ihre Patentante, die große Dolly Parton. Touch Your Woman. We can't always both be right, we sometimes disagree. But you've got the right to speak your mind, and it's the same with me. When the anger's at an end and you weren't inside my arms again, all you have to do to make it right is just touch your woman, touch your woman. Everything's gonna be alright. Touch your woman, touch your woman. Let me know, let me know. Everything's alright. strong when I'm awfully weak. When the sudden blows of life have brought me to my knees. Woman needs a helping hand, needs someone to understand, needs the man she loves to help her stand. So touch your woman, touch your woman, everything's gonna be alright. Touch your woman, touch your woman, let me know. You know exactly what it takes to keep me satisfied. You know exactly what I need, and I always go to sleep in peace, thanking God that you belong to me. So touch your woman, touch your woman, everything's gonna be alright. Touch your woman, touch your woman, let me know. Einige Radiosender weigerten sich damals, diesen Song zu spielen, weil er ihnen zu sexuell explizit war, aus heutiger Sicht rührend. Er wurde so oder so ein Hit, 1972, Touch Your Woman von Dolly Parton. Sie ist eine der größten Songwriterinnen der USA und das, was man heute im Amerikanischen eine Badass Woman nennt. Eine, die immer ihr Ding gemacht hat, die über damals kontroverse Themen gesungen hat, wie Scheidungen oder Mädchen, die unverheiratet schwanger geworden von ihren Familien verstoßen wurden. Die subversive Kraft des Country wird heute leider manchmal etwas vergessen. Dolly Partons Patenkind, die Popsängerin Miley Cyrus, hat die letzten Jahre auch versucht, die Entertainment-Industrie aufzumischen, durch besonders freizügiges Auftreten. Jetzt ist sie aber doch wieder zurückgekehrt zum braven Pop-Rock-Girl mit Cowboy-Stiefeln. Image hin oder her, ihr neuer Song ist ein Hit. Nothing Breaks Like a Heart. This world can hurt you. Like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. The cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. That nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken. Like a heart. save her now. Nothing, nothing, nothing gonna save her now. There's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And there's broken dramatische Streicher und Country-Einschlag mit Beats. Bei diesem Song sind hörbar nur Profis am Werk. Der britische Produzent Mark Ronson, außerdem hat Jamie XX noch seine Finger im Spiel. Und dann natürlich diese perfekte amerikanische Stimme von Miley Cyrus. Ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, dass Miley Cyrus gerade erst 26 geworden ist. Auch in Interviews klingt sie so abgeklärt, für mich könnte sie auch 40 sein. Ist aber vielleicht normal, wenn man seit Kindesbeinen vor der Kamera und auf der Bühne steht. Ihre Patentante Dolly Parton hat übrigens schon über die 12-jährige Miley gesagt, sie würde Songs schreiben wie eine 40-jährige. Und Dolly Parton kennt sich damit schließlich aus. Das ist ihr Do I Ever Cross Your Mind hier im Bayern 2 Nachtmix. Oh, sometimes I go walking through fields where we walked long ago in the sweet used to be. And the flowers still grow, but they don't smell as sweet. They did when you picked them for me. And when I think of you and the love we once knew, how I wish we could go back in time. Do you ever think back on old memories like that? Or do I ever cross your mind? Darling, do I Ein Song vom Album Trio 2 von 1999, dem zweiten Kollabo-Album der Country-Rock-Königinnen Dolly Parton, Linda Ronstadt und Emmylou Harris. Es hat sich nicht mehr ganz so gut verkauft wie der erste Teil Ende der 80er, der ein Millionenseller war, aber an diese drei in der Kombi kommt so schnell keiner ran. Wobei die Kombi Connor Oberst und Emmylou Harris auch gut funktioniert. Vom Bright Eyes-Album I'm Wide Awake It's Morning, das ist der Song We Are Nowhere and It's Now, der ohne die Emmylou Harris Background Vocals nur halb so schön wäre. If you hate the taste of wine, why do you drink it till you're blind? And if you swear that there's no truth, and who cares? How come you say it like you're right? Why are you scared to dream of God when it's salvation that you want? You see, stars that clear have been dead for years, but the idea just lives on in our wheels that roll around as we move over the ground. And all day it seems we've been in between a past and future town. We are nowhere and it's now. We are nowhere and it's now. In like a 10-minute dream in the passenger seat while the world was flying by. I haven't been gone very long, but it feels like a lifetime. I've been sleeping so strange at night. Side effects they don't advertise. I've been sleeping so strange with a head full of pesticide. I've got no plans and too much time. I feel too restless to unwind. I'm always lost in thought as I walk a block to my favorite neon sign, where the waitress looks concerned, but she never says a word. Just turns the jukebox on and we hum along, and I smile back at her. After work, when the features start to blur, she says these bars are filled with things that kill, but now you probably should have learned. Did you forget that yellow bird? Or how could you forget your yellow bird? And she took a small silver wreath and pinned it to me. She said this one will bring you love, and I don't know if it's true, but I keep it for good. Bright Eyes hier im Bayern 2 Nachtmix und wir bewegen uns hier schon vom Country Richtung Folk. Die beiden Schwedinnen von First Aid Kit waren zuerst große Bright Eyes Fans und haben sich daraufhin angeschaut, wo deren Sänger Connor Oberst denn seine musikalischen Einflüsse her hat. So sind sie bei Gram Parsons und Emmylou Harris gelandet. Und so ist dann auch diese Hymne entstanden, Emmy Lou. Es gibt ein Video von einer Preisverleihung 2015 in Stockholm, wo First Aid Kit diesen Song für Emmy Lou Harris singen, die im Publikum sitzt und die es fast zerreißt vor Weinen. Wer da nicht mitweinen muss, hat kein Herz. Wir bleiben in Schweden und kommen zu unserem Artist der Woche hier im Bayern 2 Nachtmix. Das ist diesmal die Band Friska Filjor, bestehend aus Daniel Johansson und Joachim Svenningsson. Beide wurden 2005 von ihren Freundinnen verlassen und haben daraufhin im Stockholmer Nachtleben ihren Liebeskummer im Alkohol ertränkt und sich den Herzschmerz von der Seele geschrieben. Das hat so gut funktioniert, dass sie ab da beschlossen haben, nie wieder nüchtern Songs zu schreiben. Das ging auch lange gut. Und klang vor allem immer gut gelaunt. Always been trying to get reached all the time, but I'm not into this thing with the hugging and mingling spots. Always been scared to be rude or show bad attitude. Try Triska Filior mit einem Song vom Album Tour de Hearts von 2008. Zuletzt war nicht klar, ob es mit der Band überhaupt weitergeht. Einer der beiden, Joachim Svenningsson, ist nach der Trennung von Frau und Familie übel abgestürzt. Der Hang zum Alkohol wurde zuletzt so zerstörerisch, dass er sich Obdachlose und Fremde in die Wohnung mitgenommen hat, um nicht alleine trinken zu müssen. Am Ende wurde er ausgeraubt. Ein tiefer Fall und viel Stoff für ihr neues, siebtes Album, das bald erscheinen soll. Auf der neuen Single schwört Svenningsson schon mal dem Alkohol ab, seinen Kindern zuliebe. Homeless woman, oh. Neighbors screaming in the stairway house. Someone stole my life. This is nothing, everything's all right. Nothing's wrong. Is Good, die neue Single von Friska Filior. Ungewohnt ruhig und nachdenklich klingt unser Artist der Woche hier, aber steht ihnen auch mal ganz gut. Wir hören jetzt aber noch mal einen älteren Song von ihnen, vom 2009er Album, das ist Hey You. To make you Am 25. Januar sind sie live zu sehen in München in der Theaterfabrik Friska Filior. Zum Schluss dieses Nachtmix noch ein Song von Brandi Carlile, einer Songwriterin, die eher dem Amerikaner-Genre zugerechnet wird, von sich selbst aber sagt, dass sie den Country einfach nicht aus ihrer Stimme kriegt. Der Song The Mother ist eine Liebeserklärung an ihre Tochter Evangeline. Damit wünsche ich eine gute Nacht. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß. Welcome to the end of being alone inside your mind. You're tethered to another and you worried all the time. You always knew the melody, but you never heard it rhyme. She's fair and she is quiet, Lord. She doesn't look like me. She made me love the morning. She's a holiday at sea. The New York streets are as busy as they always used to be. But I am the mother of Evangeline. The first things that she took from me were selfishness and sleep. She broke 1,000 heirlooms I was never meant to keep. She filled my life with color, canceled plans and trashed my car. None of that was ever who we are. Outside of my windows are the mountains and the snow. I hold you while you're sleeping and I wish that I could go. Oh, my roadie friends are out accomplishing their dreams. But I am the mother of Evangeline. And they've still got their morning paper on their coffee and their time. And they still enjoy their evenings with the skeptics and the wine. Oh, but all the wonders I have seen, I will see a second time. From inside of the ages through your eyes. You are not an accident where no one thought it through. The world that stood against us made us mean to fight for you. And when we chose your name, we knew that you'd fight the power too. You're nothing short of magical and beautiful to me. I'll never hit the big time without you. So they can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline. They can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline.